Die Heimatbesuche Gruppe der Japan-Koreaner unter Leitung von Jong Hyun, die am 18. Juni mit Maschine in Pyongyang eintraf, legte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumensträuße nieder und verbeugte sich davor.